I Oh,

aufhören, was wir uns geschworen haben, nie live zu spielen. Manchmal muss man saufen, um nicht zu verstehen. Ja, ja.